Bitte, Entschuldigung, bitte, Dankeschön, alles Gute, Entschuldigung. Bitte, Entschuldigung, bitte, Dankeschön, alles Gute, Entschuldigung. Bitte, Entschuldigung, dass ich bin da, alles Gute, Entschuldigung. Bitte, Entschuldigung, dass ich bin arm, alles Gute, Entschuldigung. Bitte, Entschuldigung, dass ich muss essen, alles Gute, Entschuldigung. Bitte, Entschuldigung, dass ich brauche Hause, alles Gute, Entschuldigung. Bitte, Entschuldigung, bitte, Dankeschön, alles Gute, Entschuldigung. Bitte, Entschuldigung, dass ich habe vier Söhne, alles Gute, Entschuldigung. Bitte, Entschuldigung, dass ich hat keine Arbeit, alles Gute, Entschuldigung. Bitte, Entschuldigung, dass ich habe sechs Enkel, alles Gute, Entschuldigung. Bitte, Entschuldigung, dass ich hat keine Schuhe, alles Gute, Entschuldigung. Ohne Schuhe kein Schule, ohne Schule kein Arbeit, alles Gute, Entschuldigung. Ohne Arbeit keine Hoffnung, ohne Hoffnung kein Leben, alles Gute, Entschuldigung. Bitte, Entschuldigung, bitte, Dankeschön, alles Gute, Entschuldigung. Bitte, Entschuldigung, dass du mich musst sehen, alles Gute, Entschuldigung. Bitte, Entschuldigung, dass du mich musst hören, alles Gute, Entschuldigung. Bitte, Entschuldigung, bitte, Dankeschön, alles Gute, Entschuldigung. Bitte, Entschuldigung, bitte, Dankeschön, alles Gute, Entschuldigung.